Telekom, Fernsprecher Kottbus Verdamm 63 an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein schwarzes Herrenfahrrad, und zwar ein Mountainbike, das hier rechts neben dem Fernsprecher an einen Fahrradständer angekettet ist, sowie eine leere Kupferberg Gold Sektflasche, die hier unter einem überfüllten Abfallbehälter liegt. Daneben befindet sich auch noch ein Karton der Firma Fujifilm. Ja, ansonsten, außer einem Werbeschild für ein Buch mit der Aufschrift Erst Manhattan, dann Berlin, Messianistennetzwerke treiben zum Weltende, ein Buch erschienen im Kronos Medienvertrieb GmbH 2005, sowie einem weiteren an einem Laternenpfahl angekettetes Athena-Damenfahrrad in Silber. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.